Deutschlandfunk. Hey, in diesem Podcast begeben wir uns auf eine Zeitreise durch Deutschland zwischen 1918 und 1959. Das sind die Jahre, die der Literaturwissenschaftler Viktor Klemperer in seinen Tagebüchern festgehalten hat. Das hier ist die zweite Folge. Wir befinden uns in der jungen Weimarer Republik, in der es wirtschaftlich wie politisch alles andere als rund läuft. Ich bin Leonie Schöler. Ich bin Journalistin und Historikerin und begleite euch als Host durch jede Folge. Die Geschichte geht weiter. Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959. Faschismus überall. Der widerwärtige gemeine Mord hat mich weit nach links gedrängt. Überall schwebt unsichtbar und fühlbar das Hakenkreuz. Folge 2. Butterpreise sind wichtiger. Wenn ich an die 1920er Jahre denke, dann ist meine erste Assoziation die goldenen 20er. Sprich Partys, Dekadenz, Freizügigkeit, aber auch wirtschaftlicher Aufschwung. Damit bin ich vermutlich nicht alleine. Und für alles, was golden an der Weimarer Republik war, funktioniert der Ausdruck wunderbar. Nur, es wird auch eine Menge weggelassen. Wirtschaftskrisen, Inflation, politische Radikalisierung. Auch das waren die 1920er Jahre. Und eigentlich ist es ja auch dieser krasse Kontrast, der das Jahrzehnt überhaupt erst so spannend macht. Es gibt auch den Begriff die wilden 20er. Vielleicht beschreibt der diese Zeit etwas besser. In der letzten Folge haben wir gehört, wie wild die Jahre für Viktor Klemperer sind. Er ist überwältigt von den politischen Konflikten um ihn herum. Und seine Ehe läuft, gelinde gesagt, nicht so gut. Nicht nur seine älteren Brüder, sondern auch seine Ehefrau Eva sind erfolgreicher als er. Nach dem Krieg, für den er sich freiwillig gemeldet hatte, ist er arbeitslos, während sich Eva Klemperer als Musikerin einen Namen gemacht hat. Sie komponiert in dieser Zeit eigene Stücke, schließt ihr Studium ab und geht ganz in der Musik auf. Seine Haltung dazu haben wir ja bereits in der letzten Folge hören können. Doch dann erkrankt Eva Klemperer an Gallenkoliken und Depressionen, weshalb sie ihre Karriere wieder aufgeben muss. Viktor wird unterdessen als Professor für Romanistik an die Universität Dresden berufen. Das Blatt wendet sich also wieder. Zu Beginn des Jahrzehnts können sich die beiden trotz seines guten Gehalts kaum noch etwas leisten. Im Jahr 1923 kommt es zu einer Hyperinflation. Es gibt ja zahlreiche, ziemlich bekannte Bilder aus dieser Zeit. Kinder, die mit bündelweise 500 Millionen Markscheinen spielen, mit denen man sich gerade noch so ein Ei kaufen kann. Diese Zeit beschreibt Klemperer sehr eindrucksvoll. Aber die Wirtschaftskrisen haben noch eine andere Folge. Radikale Rechte versuchen, die Unsicherheiten und Ängste der Bevölkerung zu ihrem Vorteil zu nutzen. 1922 wird der linksliberale Außenminister Walter Rathenau von Rechtsextremen ermordet. Und am 9. November 1923 versuchen völkisch-nationalistische Putschisten in München gewaltsam an die Macht zu kommen. Wer an ihrer Spitze steht? Kein geringerer als Adolf Hitler. Es ist jedenfalls der Augenblick gekommen, in dem ich, das kann ich heute ruhig sagen, den verwegensten Entschluss meines Lebens gefasst habe. Wenn ich jetzt zurückdenke, nachträglich schwindelt mir davor. Den Entschluss, an einer Stelle in Deutschland loszuschlagen. Und zwar nur loszuschlagen, dass man die gesamte feindliche Macht mit einem Schlag sofort gefangen setzt. So berichtet Hitler später über den Putschversuch. Während der Haftstrafe schreibt er übrigens Mein Kampf. Was daran deutlich wird: Der Antisemitismus ist schon in dieser frühen Phase der Weimarer Republik deutlich spürbar. In den Tagebüchern von Klemperer klingt das immer wieder durch. Er selbst wurde in eine jüdische Familie geboren, ist aber konvertiert. Er beobachtet, dass viele jüdische Freunde und Bekannte sich dem Zionismus zuwenden und überlegen, nach Palästina auszuwandern. Das wird auch in den späteren Jahren eine Rolle in seinen Schilderungen spielen Und dann werden wir uns das auch nochmal genauer anschauen. Und damit starten wir jetzt in die Tagebücher der Jahre 1920 bis 1925. 3. Pension Blanke, April, Mai 1920. Telefoniert an verschiedene Pensionen. Fehlschlag um Fehlschlag. Eine Wirtin hielt uns für Ungarn und wollte nur Deutsche nehmen. Eine schauspielerte wie eine alte Schmierentragödin, eine war sehr schwer von Begriffen. Schließlich hier, 2 Zimmer, mit voller Pension, 38 Mark. Das Haus liegt hoch in einem blühenden Garten. Ein Entzücken an Kultur, Festlichkeit, Gärten, eine märchenhafte Pracht, der äußerste Gegensatz zum steinernen München. Beginn des blödsinnigen Besuchemachens. Überall die peinliche Verwechslung mit dem Bankklemperer. Ich sage ständig feixend, leider ganz unverwandt. Als wir zu Walzel fahren wollten, rief Georg an, Internistenkongress. Wir verabredeten gemeinsames Abendbrot am Schloss. Er war so freundlich, geschwisterlich, menschlich, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Wir sprachen von dem seltsam heißen Philosemitismus, der sich in Georgs Ältestem offenbare. Übrigens habe Otto erst mit 16 Jahren seine jüdische Herkunft erfahren. Georg erzählte, dass Berthold vor kurzem einen schweren Ohnmachtsanfall beim Plädieren gehabt habe. Überarbeitung. Sprachen viel vom Ghetto, von den Bankklemperers, die eben dort herstammen und den Geldweg gegangen sind. Von den Posten, die wir mühselig errungen. Uns peitscht das Ghetto alle in den frühen Tod. 1942. Von 11 bis 1 saß ich gelangweilt und gebummfiedelt in einer Sitzung der allgemeinen Abteilung. Was ich so an Professoribus kennenlernte, machte mir durchweg einen schlechten Eindruck. Dumme, verbohrte, rückständige Gesichter. In allen Vorlesungen das Gleiche. Ein großer, schäbiger Saal und in dem weiten Raum 3 bis 8 Leute. Die Techniker, die im Überfluss hier vorhanden sind, haben jetzt keine Zeit für allgemeine Bildung. Ich bin hier Luxushund, aber gut bezahlter. Der Pfennig, das ist jetzt die Mark. Vor 15 Jahren haben wir für einen drittletzten Groschen Spritzkuchen gegessen und mit den beiden letzten fuhren wir im Omnibus heim. Heute haben wir für 17 Mark Kaffee getrunken und morgen werde ich für die letzten 5,75 Mark Brot und Schmalz kaufen. Pfingst, Sonntag, Abend. Teubner hat mir einen so märchenhaften Entwurf des Vertrages über die große Literaturgeschichte gesandt, dass ich an die Wirklichkeit erst glauben werde, wenn ich ihn unterzeichnet zurückhabe. Donnerstagabend, 3. Juni. Von 16:45 bis 19:45 sehr passabel meinen Vortrag über die französische Literatur gehalten, im Frack mit der Ordensschnalle und einem geliehenen weißen Schlips. Psychisch drückt mich eine Wendung zum Schlimmeren in den Verhältnissen von Evas Mutter. Sie schreibt, sie sei dem Armenhaus ausgeliefert. Ihr äußerster Wunsch, nicht mehr allein zu sein. Ich kann die Frau nicht verrecken lassen. Wenn nur ihr Hund einginge. Er ist niedlich und artig, aber seine Flöhe. Abends haben wir regelmäßig die kleine Unterhaltung. Das Zifferblatt des Rathausturmes ist erleuchtet, und man hat den Eindruck, als hinge dort unbeweglich der Mond. Um Mitternacht nun wird der Mond ausgeschaltet. Dann ist mit einem Mal bläulicher Nebel, wo eben Scheibe gewesen. Manchmal stehen wir im Nachthemd auf dem Balkon und warten. Warum soll ich die kleinen Eindrücke nicht festhalten neben den großen Dingen? Im Grunde ist beides gleich wichtig und in ein paar Jahren doch alles eins. Dann steht in einer Bibliographie mein Montesquieu verzeichnet und nicht einmal zu 2 Brockhauszeilen hab ich's gebracht. 2 Brockhauszeilen. Auf der Vogelwiese am Elbufer war ein junger Mensch, den wir in Leipzig kennengelernt. Thieme, 19 Jahre, schlank, bartlos, graue Augen hinter Kneifer. Er ist Arbeiter gewesen, hat das Abitur aus eigener Kraft gemacht, wird gewiss seinen Weg gehen. Sonntag, 15. August 1920. Zusicherung, bis zum Winter eine Wohnung zu bekommen. Aber nun ist mir erst recht böse zumut, denn nun ist das Zusammensein mit Evas Mutter gewiss. Am Nachmittag fuhren wir zum Weißen Hirsch und saßen faul und erfreulich bei Wachendorf, der gut mit Zeitungen versehen ist. Gott weiß, was aus Polen, Russland und uns wird. Man ist vollkommen abgestumpft und nichts, weder Räterepublik noch neuer Krieg, würde sonderlich überraschen. Man ist übersättigt mit Weltgeschichte. Butterpreise sind wichtiger. Mittwoch, 18. August 1920. Schwerer Umsturz aller Pläne. Evas Mutter am 16. wegen eines leichten Schlaganfalls ins Krankenhaus gebracht. Wir haben uns entschieden, morgen nach Berlin zu fahren. Sonntagvormittag, 22. August. Ein Gefühl tiefster Erleichterung. Dazu eine fürchterliche Flohzerstochenheit, die nach Ermordung von 5 Tieren noch immer nicht aufhört. Mein Gewissen ist jetzt ruhiger. Dieser Tod war Erlösung 3 Menschen. Dennoch, es ist grässlich, auf den Tod eines Menschen zu warten. Ich saß still in einiger Entfernung vom Krankenbett. Eva war bei der Mutter und richtete ihr immer wieder die Kissen. Man hatte eine Art Leine am Fußende des Bettes befestigt, daran hielt sich die Kranke. Sie sprach bald mit Gewissheit von ihrem Tod, bald zuversichtlicher. Sie ließ sich gern von Evas Orgelspiel erzählen, sie malte sich fantastisch eine Art Landsitz aus, den wir in Dresden haben würden. Die Nacht war scheußlich. Der Geruch der Wäsche, die Flöhe, ich musste mich kratzen, das Rascheln störte Eva, an die kein Floh geht. Frau Schubert ging ins Krankenhaus und kam erschrocken zurück. Ihre Mutter ist eben eingeschlafen. Wir gingen gleich hin, erleichtert. Sie lag unendlich friedlich, alles Kleinliche weggewischt, die Stirn voller Würde, die Schläfen so wunderschön wie bei Eva. Mir war eine furchtbare Last vom Herzen. Sonnabend, 28. August. Evas Nerven haben einen schweren und fast katastrophalen Stoß erhalten. Verzweiflungsanfälle, Zuckungen nachts. Ich muss zureden, wir stehen auf, ich lese vor. Frost, Galle, nicht essen können, Schwäche tagüber. Ich habe ihr Wein besorgt, tröste sie, bin froh, wenn sie still bei ihren theoretischen Arbeiten sitzt oder Orgel spielt. Mittwoch früh, 29. September. Telefonischer Anruf des Amtes, eine Wohnung würde uns zugewiesen. Die Wohnung liegt im Bereich von Evas Kirchen, weit ab von meiner Hochschule. Ein Miethaus, nicht schäbig, nicht elegant, 6 Zimmer, zu viel. Der junge Thieme möchte zu uns ziehen, wo wir um einen Zwangsmieter nicht herumkommen. Es werden dann genau 5 Jahre sein, dass ich ohne Wohnung war, denn im November 15 ging ich ins Feld. Halle, Mittwochabend, 6. Oktober. Am Montag saß man etwa zu 50 Leuten an einem langen Tisch. Delegierte der Philologenvereine, Schulmänner und Hochschulleute. Als der Aufruf kam und ich mich für Dresden meldete, war ich zum ersten Mal stolz. Merkwürdig, wie mir alles spielerisch vorkam, wie ich außer und oberhalb stand und meine Interessen verfolgte. Nie fühle ich mich irgendwo zugehörig, immer bin ich außen und darüber, so beim Heer, so in München, so hier. Vielleicht ernte ich, vielleicht stürze ich einmal, ehe das Höchste erreicht ist. Was ist das Höchste? Allenfalls die goldene Amtskette der Universität Berlin, 10 Zeilen im Brockhaus und schließlich doch das Nichts. Sonnabend gegen Abend, 10. Oktober, Dresden. Sehr gehetzte, übervolle Tage. Ich bin nun im Sattel, die Zukunft liegt vor mir, wenn das Herz durchhält. Am Sonnabend mein Geburtstag, nicht ohne Stolz und Beglücktheit. Eva schenkte mir elegante Strumpfbänder, jetzt ein Vermögen kostend, und Zigarillos. Mittwochnachmittag, 13. Oktober 1920. Streik der städtischen Arbeiter. Mit den Bahnen versagte das Licht. Wir tappten uns den langen Weg zur Viktor von Klemperer. Ein sehr elegantes Abendessen. Herren und Damen saßen nach dem Essen getrennt. Viktor von Klemperer sprach intelligent und überlegen. Wenn wir einen Teil Oberschlesiens verlieren, müssen wir die Tonne Kohle um 100 Mark teurer kaufen. Dann steigt der Industriepreis um 10% und wir sind dem Ausland gegenüber nicht konkurrenzfähig. Ehe nicht England und Frankreich durch Unruhen gezwungen sind, ihre Löhne um 25% zu erhöhen. 25% zu erhöhen. Unsere Wohnung ist über alle Maßen schön. Richtiger Korridor, 17 Meter lang, sehr breit. 4 Zimmer, eines sehr groß, der Straße zugekehrt. Balkon vor meinem Schreibtischzimmer, daran schließend ein Zimmer für die Bibliothek, dann das Musikzimmer, dann ein kleineres für Time. Alles geräumig, hoch, luftig, in gutem Zustand. Mit einem gewissen Heroismus stelle ich mich morgens unter die eiskalte Brause. Man ist danach durchwärmter. Sonntagabend nach 22:30, 28. November 1920. Unregelmäßiges Essen, Ungemütlichkeit, viel, viel Frieren. Eva rackert sich in Küche und Haus ab, spielt Orgel, arbeitet theoretisch. Ihre Hände springen auf, sie magert ab, mir fehlen Knöpfe, zerreißen alle Strümpfe. Am 10.12. ist ihr Konzert. Schon steht Frau Professor Eva Klemperer angezeigt in allen Zeitungen. Sonnabend, Abend, 11. Dezember. Eva spielte gut, aber das Konzert als Ganzes war böse. Ein schwachlunginger Jungfernchor, ein dörfliches Posaunenquartett. Als um 9 eine Pause eintrat, flohen die meisten der von uns mit Billetten bedachten. Leipzig, 1. Januar 1921. Zweistündige Schnellzugfahrt, gut, aber Stehplatz. Bei Harms hatten wir mangelhafte Bewirtung gefürchtet. Sie überstieg alle Befürchtungen. Kalter Kartoffelsalat, ein Stückchen Wurst, schwacher Kaffee, Bowle. Gipfel der Ungastlichkeit und des Geizes. Becker sieht wohler aus und hat einen wallenden Patriarchenbart um die runden Backen. Er möchte nach Göttingen. Ich schmeichelte ihm. Er war höflich, wir berührten uns freundlich. Dabei dürften wir genau wissen, wie wir zueinander stehen. Ich bin ihm der Jud, er ist mir der überlebte Potator, an dessen Platz ich gerne rückte. Dresden, Montagmorgen, 8 Uhr, 17. Januar. Thieme hat im Thüringischen Maschinen geprüft, die er selbst berechnet hat. Der kaum 20-Jährige stand da, souverän und verantwortlich. Ich glaube, er bringt es zu ganz Außergewöhnlichem. 1933. Mit einer solchen begeisterten Überzeugung und Verherrlichung bekannte sich Thieme zu dem neuen Regime. Das verzeihe ich ihm nicht. Die neuen Entente-Forderungen, 42 Jahre unendliche Milliarden zahlen, alle letzte Geschütze hergeben, es ist so Kongo-artig, dass ich mich bemühe, es nicht ernst zu nehmen. Es ist ja doch wieder nur eine papierne Phrase. Was aber wird das Reale sein? Neuer Krieg? Monarchie? Sowjetdeutschland? Was geht überhaupt vor? Mittwoch, 2. März. 26.000 Mark Gehalt, 1.200 Mark Kolleggelder, allerlei vom Verleger. Und ich gehe im Gehrock und zu Haus in Uniform, weil ich keinen Jackettanzug mehr habe. Vater unser, Vater, Vater, Vater, Vater unser, Vater unser. Mittwoch, 20. April. Gestern eine Feier für die tote Kaiserin. Wir gingen in die Kreuzkirche. An 1000 Menschen mögen dort gewesen sein. Furchtbarer Hiob-Text auf die Kaiserin, aber auch auf den Kaiser, das deutsche Volk, dessen Waffenzier und Ehrenschild zerbrochen, dessen Recht zertreten, dessen Friede nach Rache schreit. Eine gewaltige Kriegsstimmung in all dem. Geradezu komisch machte sich dann im Vaterunser das, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die Zerspaltung meines eigenen Gefühls dabei, mir ist das Kaisertum eine Fahne, ich sehne mich nach der alten deutschen Macht, ich möchte unendlich gern noch einmal gegen Frankreich schlagen können, aber in wie ekelhafter Gesellschaft ist man bei den Deutschvölkischen. 27. April, Mittwochmorgens. Lommatsch nach Greifswald berufen. Ein Trost in meiner Bitterkeit, dass es nicht Lerch ist. Sonntag, 1. Mai. Etwas Wunderbares taucht wieder einmal auf und Eva sagt, es passt in den Stil unseres Lebens. Bei Brotanek wird gefachsimpelt. Plötzlich fragt Kowalewski, ob ich nach Prag wolle. Es lockt natürlich. Ein großer Posten im feindlichen Ausland, deutscher Kulturträger, dort, wo meine Vorfahren im Ghetto gelebt, wo Vater und Mutter die Schule besucht haben. Sonntagmorgen, 8:15, 8. Mai. Pfingstkatastrophe. Scherners kommen mit ihrem Bruder, Martha haben wir gebeten, und nun hat sich auch Jule Sebba angekündigt, den wir vor 5 Jahren zuletzt in Königsberg gesehen haben. Wie seltsam das ist. In all den letzten Tagen dachte ich oft an ihn, sprach von ihm, wollte ihm schreiben. Dann vor 3 Tagen auf einem Spaziergang sah ich zufällig ein Schild am Gittertor einer der Villen, Schaps, und fand den Namen seltsam klingend. Und nun schreibt Sebba, ich muss die Familie des Reichsgerichtsrates Schaps in der Henzestraße besuchen. Eva vermutet eine Verlobung. Dienstag, 17. Mai, 21. Jule Sebba wird in Evas Nähzimmer einquartiert. Unverändert geistig und körperlich. Auf Freiersfüßen, die noch sehr schwankten. Ich riet ihm zu mutigem Entschluss. Er solle nicht einsam bleiben. Gestern Abend teilte er uns seine Verlobung mit. Während Jule sich zurechtmachte, kamen die Scherners. Stürmische Begrüßung, Kaffee. Eva legte nun Matratzen in Ess- und Arbeitszimmer. Mutchen Scherner schlief im Arbeitszimmer auf dem Sofa, Hans zu ihren Füßen auf dem Boden, Thieme auf dem Boden des Esszimmers, der Lehrer Scherner intimes Zimmer, Jule im Ankleidezimmer. Um 3 zur Ruh. Es war der 16. Mai, unser legitimer Hochzeitstag. Ein grauer Schimmer ist jetzt über Evas Haaren auf der rechten Kopfhälfte. Es macht sie nur noch feiner und reizvoller. Mit Jule selber gefrühstückt. Danach hatte uns seine Braut, Fräulein Liesel Schaps, hergebracht. 24. Mai, Dienstagmittag. Die Prager Seifenblase ist geplatzt. Rollin hat schroff ablehnend auf einer Postkarte an Brotanek geschrieben. Um Prag ist's mir nicht leid. Nur die Angst, hier sitzen zu bleiben und zu verflachen und nicht für voll zu gelten. Und immerfort Besuch. Bis gestern Fräulein Köhler, ein frisches, energisches Geschöpf mit grotesk geschwungener Nase, breitem Mund, fabelhaft unanständig in ihren Witzen und als Medizinerin, dabei geistig und sittlich hochstehend. Bei spätem Abendbrot erschien Fräulein Schaps und blieb zutunlich mit einer kleinen Handarbeit bis gegen Mitternacht. Karte von Georg, er habe Unruhe gehabt, wegen Grete. Aber sonst klingt die Karte vergnügt. Grete hat seit Jahren jede Verbindung mit mir gelöst. Sie hat mir nie verziehen, dass ich den Krieg überstanden habe, während ihr Sohn fiel. Hedel, die jetzt Gestorbene, habe ich nur als Kind gekannt. Sie wurde Schauspielerin, versagte, warf sich auf die modernste Dichtung. Sie scheint die Umwelt der Familie als Idiotenheim betrachtet zu haben. Donnerstag, 14. Juli. Bei Bühlers ein recht elegantes Abendessen. Ich bin schlangenhöflich im Verkehr mit Bühlers, die eine kommende Macht bedeuten. Frau Bühler nahm mich beiseite, Becher, der Psychologe, die Kreatur des heimtückischen Bäumker, sei nach Wien berufen. Bühler, Katholik, ich habe ihn immer für jüdisch gehalten. Von Bäumker gehasst, müsse nach Recht und Gerechtigkeit Bechers Nachfolger werden. Ich soll an Vossler schreiben. Es ist eine große Jämmerlichkeit, wie wir in den geistigen Berufen doch ganz und gar erfüllt sind von diesen Klicken, Rang und Brotsachen. 20. Juli, 21. Schwerste, erschöpfende Hitze. Unter Bezügen ohne Decke geschlafen. Harms hatte einen Leitartikel über die Volkseigenart der Franzosen, wo er mich einen der führenden Geister der neuphilologischen Reformbewegung nannte. Starker Tobak. Der vielleicht Wien gegenüber Wirkung tut. Wien gegenüber Wirkung Wien tut. Gegenüber. Ich kann es nicht leugnen, dass kein Gedanke mich fester hält als der an Wien. Von Post zu Post warte ich auf Nachricht. Immerhin, so schmerzvoll wie vor 2 Jahren hier auf Dresden, warte ich diesmal nicht. Damals ging es um Brot und Leben. Diesmal nur um Ehre, Fortschritt. Sonntag, 21. August. Spaziergang nach 7 Sternen. Eva kam ins Erzählen, und so wurde der Weg kurz. wie sie als Kind mit ihrer Mutter den Sommer auf ostpreußischen Gütern verbracht, wie die Mutter oft in guten Verhältnissen gelebt, aber Morphinistin war seit Evas viertem Jahr, wie in Niederlehme 1903 der Verfall eintrat. 1895 in Görlitz hatte sie einen Mann, Roseneck, kennengelernt, Säufer, von seinen Brüdern halb entmündigt, halb unterhalten. Roseneck zog mit ihnen nach Niederlehme, arbeitete mit Eva französisch, las mit ihr, nahm eine Stellung als Buchhalter an, geriet wieder ins Trinken, kneipte mit Droschkenkutschern, wurde nach Görlitz zurückgebracht. Verhältnisse, die vom Guten, aber niemals Normalen zum Unseligen abwärts gingen. Berlin, 25. August, Donnerstag früh, 5 Uhr. 2 Tage Familienatmosphäre nehmen mich arg mit, trotzdem ich mit Liebe überhäuft werde. Klatsch, Berlin weh, Reichtum. Ich bin der arme, etwas verrückte Bruder. Felix redete viel vom Aufwärtssteigen der Familie, sprach ein bisschen verächtlich von seiner Frau. Sehr viel schlimmer war es gestern Abend. Ich aß bei Berthold, Felix holte mich mit Walli zusammen ab. Erzählte vom Aufenthalt in Bansin, redete von Börsengeschäften und in bar zu versteckendem Geld, von Töchtererziehung, von Frauen. Grässlich. Am Abend kam noch Georg mit seinem krankhaft langsamen Sohn, brachte eine Flasche Wein mit, auch Schnaps, und ich wurde stark alkoholisiert. Unterhielt mich viel mit Walli. Sie hat eine gewisse Weisheit, sie arbeitet unendlich viel in ihrem Haus, aber sie hat eine gereizte Voreingenommenheit gegen alle Menschen, die anders sein wollen. Lotte, die eben im Abiturium steht, ist ihr ein bisschen unheimlich, ist eine Wahrheitssucherin, die sich unbeliebt macht, statt mit den Wölfen zu heulen. Es reizt sie auch, wenn ich Eva irgendetwas Außergewöhnliches nachsage. Ich kann meine Berliner Familie nicht beschreiben. Sie steht mir zu nah und zu fern. Ich habe Mitleid, Liebe, Bewunderung, Verständnis, Widerwillen, Gefühl der Fremdheit, alles und alles zugleich mit ihr. Ich bin zugehörig und ganz anders. 5. September, Montag gegen Abend. Eine Postkarte Neuberts. Küchler ist nach Wien berufen. Erst war ich sehr gebeugt, jetzt aber rechne ich stark mit Würzburg. Sonntag, 18. September, 7 Uhr. 3-mal im Kino gewesen. Und 3-mal Anregung gehabt. Thieme verlässt uns. Abends sind wir zum Alleinsein zu müde. So soll das Kino helfen. 19. Oktober, Mittwochmittag. Unwahrscheinliche Wärme bei Herbstnebel und starkem Geruch sterbenden Laubes. Vorgestern um nichtigsten Anlasses willen heftige Katastrophe zwischen Eva und mir. Leidenschaftliche Fragestellung nach den Grundlagen und dem Fortbestand unserer Ehe. Die alten Themen, Musik, Einsamkeit, Nerven. Sobald wir den Gespenstern ins Gesicht sehen, finden wir uns immer wieder aufs Allerherzlichste zusammen. Unsere Liebe ist, wie sie war, eher stärker. Nur meine Nerven sind schlechter geworden. Wieder bot sie mir an, der Musik zu entsagen. Seitdem leben wir wieder sehr herzlich zusammen. Tags Arbeit, abends Würfel oder Vergnügung. Die Preise steigen entsetzlich. Kaffee über 30, Butter über 40 Mark. Eine Brille für Eva 150 Mark. Meine Brieftasche ist immer wieder gestopft und leer. Immer wieder halte ich mich für reich und arm. Wien oder Würzburg oder Prag. Etwas davon wird vielleicht doch wahr. Sonnabend gegen Abend, 11. Februar 1922. Ständiger Frost, Schnee, blaue Vollmondnächte. Morgen ist Vater 10 Jahre tot. Es fiel mir dieser Tage auf, wie stark ergraut mein Haar ist. Donnerstag, 2. März. Prag gescheitert. Küchler geht mit Bestimmtheit nach Wien, bleibt nur Würzburg. Das aber wird Lerch bekommen. Bitte, Mama, umgehen. Ich bin nicht im Weg, Ostersonntag, 16. April 22. Montagnachmittag, Berlin. Georg und Felix. Wir gingen gemeinsam spazieren, das lenkte ab und regte an. Das Gespräch ging um Georgs Moskau-Reise. Er war 18 Tage unterwegs in Begleitung Ottos. Einen Diener mitzunehmen verbot die deutsche Regierung, weil sie Infektion durch bolschewistische Gedanken fürchtet. Er war Gast der Regierung, wohnte in der Villa eines vertriebenen Kaufmanns. Er untersuchte die ganze Regierung. Lenin und die meisten sind gesund, nur schwer nervös. Es gehe in ihren Beratungen sehr leidenschaftlich zu, sagte Lenin. Auch sind sie alle Märtyrer des alten Regimes, haben Jahre im Zuchthaus gesessen, tragen Geißelnarben auf dem Rücken, Kolbenverletzungen am Schädel. Lenin, der sich für einen Todeskandidaten hielt, sagte, »Wir Revolutionäre sterben zwei Tode, den Gefängnistod oder den Nerventod, den zweiten durch die Verbannung. Solange ich in Sibirien war, atmete ich noch russische Luft. Die 15 Jahre in Deutschland haben meine Gesundheit untergraben.« »Zwangsläufige Vaterlandsvorstellung«, sagte Georg. »Ich nenne es die eingeborene Vaterlandsliebe, die ich auch bei den Franzosen sehe, bei den Deutschen nicht.« Georg bewundert Lenin und Trotzki. Er fand Moskau in gutem Zustand, die Schaudernachrichten von dort her übertrieben. Juden und Russen gingen im neuen Regime einträchtig zusammen. »Es müsse jetzt erst einmal den Arbeitern bei uns gut gehen«, gute Wohnungen, gute Zigarren, gute Bildung. Mögen ruhig die Bankierssöhne darunter leiden. Ganz ohne leise Komik ist diese Stellungnahme nicht, wenn man bedenkt, dass er 320.000 Mark für 18 Tage bekommen hat, dass er zweite Klasse hier ankam und ich vierter, dass ich früher über sein nationalliberales Wesen erbittert war und ihm jetzt zu weit rechts stehe. Freitag, 5. Mai. Es meldete sich ein Dienstmädchen und verlangte 400 Mark im Monat. Wir beschlossen den Versuch, ohne Mädchen zu bleiben. Nun waschen wir abends zusammen ab und morgens scheuere ich auf und wische Staub. Grotesk. Das Klosett scheuern und Ordinarius sein. Die Tage sind allzu ausgefüllt. Dabei wunderbarer Frühling und große Verliebtheit. Als wären wir nicht an 18 Jahre verheiratet. 28. Juni, Mittwochnachmittag. Auf der Bibliothek wurde ich lebhaft an den Mittag im Münchner Lesesaal erinnert, als man wegen Eisners Ermordung schloss. Ich erfuhr, dass die Hochschulkollegs ausfielen wegen der Rathenau-Demonstrationen. Der widerwärtige gemeine Mord hat mich weit nach links gedrängt. Fraglos sind es wieder Chorstudenten, Offiziere. Es ist wieder das Mördernest München. Manchmal ersehne ich die Guillotine. Freitag, 11. August. Philipp August Becker tauchte hier auf, war über Mittag und Kaffee unser Gast und nahm mir einen halben Tag. Wir sprachen über Antisemitismus und er fand es begreiflich, dass man einem Juden kein germanistisches Ordinariat übertrage. Weil ein Jude als Nicht-Deutscher nicht den richtigen Ton für deutsche Dichtung finden könne. 10. September, Sonntagmorgens. Mittwoch war ich zum Tee bei Sebbas Verwandten. Jule in der Ehe trotz des Kindes enttäuscht. Er sagte, er habe geheiratet, um nicht einsam zu altern. Ein Junggeselle lebe wie ein Mensch und sterbe wie ein Hund. Bei einem Ehemann sei es umgekehrt. Freitag, 24. November. Eva hat eine große Orgelfantasie vollendet. Vielleicht wird das das Einzige, was von uns beiden einmal übrig bleibt. Und von mir wird es nur heißen, sie war verheiratet mit einem Philologen, der von ihrer Musik nichts verstand. Ich rasiere mich jetzt selber. Ich rasiere mich schlecht und mühsam, aber ich tue es doch. Die Preise sind in den Friseurläden gar zu teuer geworden. Das Haareschneiden besorgt Eva. Alle Preise haben das Tausendfache der Friedenssumme erreicht. Nur das Professorengehalt ist eben erst bei 1 Million. Sonntag, 18. Februar 1923. Zum ersten Mal in diesem Winter schwerer Frost. Immer mehr hänge ich am Sommer. Immer mehr. Eva hat sich aus weihnachtlichen Stoffen eine reiche neue Garderobe geschneidert. Dabei kam die russisch bunt gestickte weite Bluse zum Vorschein, die sie im Juni 1904 trug und auf dem Jugendbild trägt, das auf meinem Schreibtisch steht. Wie wehmütig mich der Anblick dieser Bluse berührt, ist gar nicht zu sagen. Ich bin eigentlich der Christlichere von uns beiden. Ich reagiere immer stärker auf die Begriffe Vergangenheit und Vergänglichkeit. Bei Kaufmanns Frau May, die idealistische Witwe eines Wagner-anbetenden Musikprivatgelehrten, uns längst von Brooks und meinen Vorträgern bekannt. Sie erzählte von Warnfried, das in Not sei, von Siegfried, dem Sohn des Meisters, und will uns bald einmal mit ihm bekannt machen. Sonnabendmorgen, 14. April. In größter Anspannung durch alle Sitzungen, Besuche, Störungen hindurch habe ich gestern die Arten der historischen Dichtung fertig gemacht. Höchste Zeit, denn am Abend brachen die Lerchs mit ihrem Ältesten über uns herein. Sonntag früh, 22. April. Einen Abend waren wir bei Salzburgs. Es wurde viel über den Dollar gesprochen, von Stützungsaktionen, Reichsbank etc. Verstehe qualvoll wenig oder gar nichts davon. Mein Trost, dass es den anderen genauso geht. Donnerstagabend, Himmelfahrt, 10. Mai. Mit Eva in den wunderbar märchenhaften, ganz unrealistischen Rhododendronpark. Hätte Dresden nur eine Universität, es wäre die schönste, allerschönste Stadt. Montag, 28. Mai. Zunehmende Unruhe und Unheimlichkeit in der Stadt. Geschlossene Läden, Menschenmengen, meist Halbwüchsige, lärmend, von Zeit zu Zeit fliehend vor andrängenden Schutzleuten. Ich ging mit Frau Kaufmann nach Hause und sie benahm sich töricht, entrüstete sich über die Demonstranten, die es doch gar nicht so schlecht hätten. Meine Erwiderungen waren arg kommunistisch getönt. Freitagabend, 29. Juni. Am Morgen fuhr ich zur Staatsbank und gab zum ersten Mal einen Börsenauftrag. 3 Stück Dux-Auto, die auf 35.000 standen. Sie stehen heute Abend auf 65.000. Aber was ist das alles? Samstagabend, 7. Juli. Musik und Börse. Schwere Sommerhitze. Vormittag 2 Millionen von Athenaion erhalten und mit Eva zu Einkäufen. Ein billigster Anzug für 600.000 gekauft. Eva schalt, dass ich nicht noch einen zweiten, besseren für 1 Million dazu nahm. Samstag, 14. Juli. Neue Reisepläne. Vorderhand sind überall hin Fühler ausgestreckt. Einer reckt sich in die Luft. Es stand in der Zeitung, dass eine Flugverbindung Berlin-Danzig-Königsberg eröffnet ist. Mittwoch, 25. Juli. Rauschen, Samland. Ein richtiger Tag an der See. Vormittag bei strömendem Regen frei gebadet. Eine unvergleichliche Wonne. Die Wellen schlugen, prügelten, warfen, schoben mich. Eva lag an der Küste, war im Nu gänzlich demontiert, Haare, Gesicht, feiner Anzug, sah fabelhaft komisch aus, war unsäglich vergnügt und konnte auch nicht genug bekommen. Als ich meinen Badeanzug ausspülen wollte, riss ihn eine Welle mir fort. Er ist verloren. Ein neuer dürfte mehrere hunderttausend kosten. Der meine war uralt, in die Ehe mitgebracht und noch sehr gut. Jule Sebba ist oft in Königsberg und kommt verstimmt zurück. Nach dem Abendbrot im Kurparkhotel eingekehrt. Der Kellner entpuppte sich als Kommunist. Wenn man seine Mauserpistole nehmen könnte und gegen die Agrarier gehen. Jule meinte wie ich, ohne blutiges Durchgreifen der Regierung wird die Republik nie gesichert werden. Freitag früh, 27. Juli, Rauschen. Zu enges Zusammenleben mit fremden Menschen, Kindergeschrei, schlechte Beköstigung. Im Ganzen doch ein überzahltes Vergnügen. Es scheint mir ein besonderes Schicksalsgeschenk, dass wir keine Kinder haben. Am Montag nach Königsberg. Auf dem Weg sahen wir allerhand von der Stadt. Das Schloss, den rechteckigen alten Markt, mit dem zierlichen Amtshaus, vor 30 Jahren das Konservatorium und der musikalische Anfang Evas. Wir sahen Evas Taufkirche und den gedrungenen Ziegelgotikbau des Doms. Die stärkste Gemütsbewegung hat mir das Kant-Denkmal verschafft. Es steht auf der ersten Postkarte, die Eva mir im August 1904 schrieb, mit einem verabredeten bloßen Ja darauf. Zwischen damals und heute liegt meine Jugend. Dresden, 8. August. Wenn man für einen Brathering 75.000 Mark bezahlt, kann man auch 50.000 für ein Kinobillett zahlen. Thieme bei uns, in seiner Gesellschaft eine brunhildische Konzertsängerin aus Darmstadt. Man weiß nicht, ob seine Freundin oder Geliebte. Jedenfalls hat sie ihn bis ins Sachsenwerk begleitet, wo er einen bedeutenden Posten angenommen hat. Montag früh, 13. August. Die Zeitung gestern, ein kulturhistorisches Dokument. Herrenstiefel 16,5 Millionen, Herrenhosen 6,5 Millionen, Damenkleider 55,41 Millionen. Unter solchen Umständen griff mir die Verfassungsfeier wahrhaft ans Herz. Ich war zum ersten Mal im Opernhaus. Beethoven-Musik vor und nach der Rede, die Heinrich Mann hielt. Er las mit gedämpfter Stimme vom Blatt. Aber aus der Gedämpftheit sprach eine furchtbare Erbitterung. Er sagte, wir hätten nichts von dem, was die Weimarer Verfassung an Freiheit habe geben wollen. Wenige Geldkönige herrschten und bezahlten den Nationalismus. Das Beklemmendste waren Sätze wie diese: Wenn man die letzten Tage im Reichstag gewesen ist, man kommt da aus einem Haus der Gespenster, wie es kein Dichter, kein Theater zeigen kann. Da redet ein Mann, man ruft ihm zu, lebender Leichnam, Bankrotteur, und er redet weiter. Und wenn er fertig ist, steht der Dollar um noch eine Million höher. Und er bleibt Kanzler. Da verlangen Ruharbeiter, gehört zu werden. Und wissen Sie, was dieses Haus der Gespenster tut? Es bricht in Lachen aus. Es klang aus solchen Sätzen eine Ankündigung der blutigen Katastrophe. Es bewegt mich immer wieder, wie absolut hilflos und unwissend der Mensch ist. Eva und ich stehen mitten in den Ereignissen, stehen geistig darüber, haben jahrelange Erfahrungen, haben geschichtliche, philosophische Kenntnisse und nicht den ungefähren Verlauf des Allernächsten können wir ahnen. Mittwochmorgen, 9. Oktober. Ich bin heute 42 Jahre und eigentlich in jeder Beziehung ziemlich desillusioniert und heruntergekommen. Unheimlich, schrittweise geht Deutschland zugrunde. In Sachsen sollen die Kommunisten mit in die Regierung. Der Dollar steht über 800 Millionen. Er steht täglich 200 Millionen über dem Vortag. Montag, 29. Oktober. An einem überaus langweiligen Abend bei Kaufmanns erfuhr ich, dass Curtius nach Heidelberg berufen. Hier schreite ich auf meinem Grabe nun. Den Vormittag fuhren wir bis nach Laubegast und gingen dann elbaufwärts. An Schönheit nimmt es Dresden gewiss mit jedem anderen Ort in Deutschland auf. Und eine schlechtere Sippschaft als anderwärts ist hier an der Hochschule auch nicht beisammen. Donnerstag, Vormittag, 20. Dezember. Seit die Goldmark eingeführt ist, werde ich entsetzlich schlecht bezahlt. Die Preise sind gefallen, aber doch noch längst nicht Friedenspreise. Meine Börsenpapiere haben einen Wert von kaum noch 100 Mark. Von den Sitzungen der letzten Zeit war mir die des Beamtenausschusses die interessanteste, weil wir hier mit den Vertretern der niedrigen und proletarischen Hochschulleute zusammensaßen. Thema Beamtenabbau und Besoldung. Kuhn war für Gründung einer Kasse zur Unterstützung der Ärmsten und zur Schonung des Staates. Ich sagte, ihr sprecht von Rechten einer, Pflichten andererseits. Sprecht stattdessen von Notwendigkeiten. Wie soll ein Mann der untersten Stufe von 55 Mark im Monat leben? Januar 1924. Die abgelaufene Woche war überlastet. Sitzungen zu Schulreform und Abbau. Heute im Ministerium mit Ulich. Der will mir sehr wohl, und für mich ist es ein eigentümlicher Kitzel, ein bisschen mitzuregieren. Mein sehr getreuer Schönherr besuchte mich und erzählte von München, vom Hitlerputsch. Donnerstag, 6. März. Als ich im Ministerium Bericht erstattet hatte, traf ich auf dem Korridor mit dem Minister zusammen. Er nahm mich sehr höflich in sein Zimmer. Das erste Mal bin ich ihm 8 Tage zuvor im Senat begegnet. Als ich Sonnabend ins Ministerium fuhr, stand er, ohne mich zu kennen, auf dem Perron der Elektrischen. Ein Minister ist jetzt eine einfache und vorübergehende Erscheinung geworden. Immerhin hat es mir Eindruck gemacht, mit einer so hohen Persönlichkeit zu verhandeln. Mittwoch früh, 7 Uhr, 28. Mai. Alle Welt war oder ist in Italien. Lerchs, Hammechers, Fräulein von Rüdiger, eine meiner Hörerinnen. Und Friedmann und Spitzer waren in Paris. Und Lerch schreibt beglückt, er wolle künftig mehr leben, weniger arbeiten. Er will nächstes Jahr nach Spanien. Nur wir, nur ich, abgearbeitet, eingeschlossen, verfettet, früh gealtert und gepeitscht in meiner Arbeit, an deren Erfolg ich nicht glaube. Dresden ist meine letzte Station. Sonntag, 1. Juni, Freitag und Samstag in Berlin. Georg untersuchte Eva sehr genau und drang auf Entfernung der Gallenblase. Es wäre mir, glaube ich, lieber, wenn ich operiert werden müsste. Georg nennt das eine typische Operation, aber leicht und ungefährlich ist sie nicht. Freitagabend allein bei Berthold. Ich wurde fürstlich bewirtet, Gänsebraten, Wein. Er will mir monatlich so viel geben, dass ich auf 600 Mark komme. Aber er quält mich mit seiner tyrannischen Einseitigkeit und dem gänzlichen Mangel an Takt grenzenlos. Er widerspricht in Sachen, streitet ab, wo ich ganz genau weiß, dass ich im Recht bin. Es treten keine Freiwilligen auf 6 Monate in die Reichswehr. Aber meine Studenten tun es doch. Rasier den Backenbart weg. Und so weiter und so weiter. Lauter Kleinigkeiten, aber höchst deprimierender Art. Berlin, 11. Juni, Krankenhaus. Eva ist eben geholt worden und wird in diesem Augenblick wohl narkotisiert. Sie war bis zuletzt vergnügt und völlig ruhig, wählte sich die bestgestopfte Zigarette, rauchte sie lustig, plauderte. Auf der Bar sagte sie, wenn die Geschichte hier schief geht, vernichte alles Schriftliche von mir. Sie sah sehr fein aus mit dem ergrauenden Haar und den langen, dünnen Zöpfen. 22:30 Uhr. Felix kam und sagte, alles gehe normal, in einer halben Stunde sei man fertig. Eine Stunde später wurde Eva hereingerollt, schlafend, den Mund etwas verzerrt, das Gesicht gerötet. Sie kam aber nicht zum Bewusstsein. Es war gar nicht normal gegangen. Sonnabend, 28. Juni, Dresden. Morgen soll Eva zurückkommen. Unseren Hochzeitstag nach 20 Jahren werden wir hier feiern. Und Eva ist mir wie neu geschenkt. Sie findet hier manches vor, was sie freuen wird. 2 gelieferte Lampenschirme, das Klosett tapeziert, Blumen, die ich noch reichlich besorgen will. Ende Juli. Im Sommer ist es immer sehr gewagt, in ein Kino zu gehen. Wir sahen neulich Tatjana und das ging noch an. Aber dann sahen wir an einem Abend 2 lange Miststücke. Das eine amerikanisch, das andere italienisch oder französisch, von einer Naivität sondergleichen. Bornholm. Mittwoch, 20. August. Am Vormittag mit Eva in den Klippen, die alte Stelle am kleinen Leuchtturm. Ich schwamm erst ein Stück hinaus, dann half ich ihr ein bisschen, als sie auf gutem Grund ein wenig herumplätscherte. Wir sind beide sehr grau geworden. Und hier an der Stätte unserer Jugend macht es sich besonders bemerkbar. Mit dem zeppeligen Ballon war ein Malheurchen stehen, doch jetzt sammelt alle Welt eine Menge Geld für ihn. Dresden, 29. September. Dieser Tage überflog der für Amerika bestimmte Zeppelin Dresden. Ich sah ihn zufällig im Augenblick, wo ich am Bahnhof aus der Tram stieg, aufs Deutlichste. Es gab mir einen Stich ins Herz, dass uns das Schiff nicht gehört. Ich bin so patriotisch wie je, aber mein Hass auf die Hakenkreuzler ist bitter und mein Gefühl zwiespältig. Nachtrag zum Berliner Kongress. Ich sprach am Donnerstag vor vielleicht 300 Leuten mit großem Erfolg. Danach sprach recht läppisch ein Studienrat Krämer, machte Schnitzer um Schnitzer, griff mich als übertriebenen Verehrer Frankreichs und Deutschlandverkleinerer an. Zur Debatte gezwungen, fiel ich ein bisschen heftig über ihn her. Da in der engeren Heimat, bis zum heutigen Tage hat das Recht. In der weiteren, ich sage das schöne Werk, Heimat, das sage das große Werk. Ja. Am interessantesten der Abend beim Reichspräsidenten in einem prachtvollen Palais. Man drängte sich in den Sälen um ein kaltes Buffet, aß vielfach im Stehen, bekam Zigarren und Bier, ging herum. Der Geheimrat Engber stellte mich dem Präsidenten vor. Kleiner, übermäßig dicker Mann, Nussknackergesicht, sehr schwere Augenlider über dunklen Augen, die Hand im Sprechen schmerzhaft an der Seite. Er gibt eine richtige Audienz. Man merkt, dass er am Inhalt des Gespräches uninteressiert ist, auch gar nicht weiß, worum es sich handelt. Aber doch taktvoll spricht. »Wie geht es in Dresden?«, fragt Ebert nach kurzer Pause des Sich-Besinnens. »Ich erzähle vom Pädagogium.« »Dazu hat uns in Preußen der Finanzminister Nein gesagt. Herrn Seufert kenne ich gut von früher her.« Kleine Pause. »Grüßen Sie ihn schön von mir.« Freundlicher Blick, drei Schritte zurücktretend, einer anderen Gruppe zu. Mit Lerch zusammen wurde ich auch dem Kanzler Marx vorgestellt. Er machte einen Scherz. »Im Lokalanzeiger steht heute Abend mein Rücktritt. Ich denke aber gar nicht daran, ich bleibe. Noch mindestens 8 Tage.« Bei Ebert sah ich Gerhard Hauptmann stehen. »Bis zum heutigen Tage hat das Werk...« Eine durchaus unerfreuliche Erscheinung. Haltung und Gesichtsausdruck eines eitlen Komödianten, feiste Hängebacken, mehr verlebt als vergeistigt. Er muss viel getrunken und gegessen haben in den Jahren des Erfolges. Donnerstagabend, 9:30, den 23. Oktober 1924, Dresden. Vorgestern Abend bei Frau May. Ihre Wohnung ein Museum für den verstorbenen Mann, der ein Quadratekel gewesen sein muss, und für Wagner. Flügel, Harmonium, Wagner- und Chamberlain-Bilder. Frau May, Vorsitzende des Richard-Wagner-Vereins Deutscher Frauen. Überall schwebt unsichtbar und fühlbar das Hakenkreuz. Aber sonst ist sie eine gute Frau, ehrt uns sehr und will sich Evas annehmen. 1. Januar, Donnerstag, Vormittag, 1925. Silvester gestern erst peinlich stürmisch, dann noch hübsch. Mit Annemarie Köhler duzen wir uns jetzt. Sonntagabend, 4. Januar. Ein Wetter wie im neapolitanischen Winter. Wärmster Scirocco. Ich las einen Hymnus auf Otto Klemperer, der im Gewandhaus dirigiert hat. Ich sagte mir, heute sei er vor Tausenden berühmt und ich unbekannt. Aber einen Dirigenten vergisst man nach seinem Tod wie einen Schauspieler. Und mein Buch wird vielleicht noch nach 100 Jahren von 100 Menschen gelesen werden. 6. Januar, Dienstagnacht, 1 Uhr. Janenski nach vielmonatiger Pause hier. Wir verstanden uns gut. Aber ich weiß nie, wie weit es ehrlich ist. Immer reden wir von Judenfrage, Antisemitismus und so weiter. Immer erklärt er seine Unvoreingenommenheit und immer sagt er Deutscher und Jude, wie man Deutscher und Franzose sagt. Unser neues Mädchen Agnes ist Wendin, strotzende Bäuerin in Tracht, bei der Arbeit geschickt, gutartig. Karfreitagabend, 10. April. Gestern Vormittag besorgte ich Billette nach Paris. Das Billett 80 Mark, in der 2. Klasse, die Schlafkarte 13. Donnerstagmorgen, 23. April, Paris. Nach dem Café auf dem linken Ufer, am strahlend eleganten Luxemburg vorbei, der Kasten der Genevieve-Bibliothek links, wo wir so oft abends arbeiteten, die entzückende gotische Kirche hinter dem Pantheon, mit spitzen Türmchen und dem feinen Zierrat am Portal, durch alte enge Straßen, wo von Zeit zu Zeit ein Block fortgerissen ist. Plötzlich steht man mehrere Meter über einem anderen Stadtteil, wo eine Treppe zur Rue de Manche führt, Tafel am Eckhaus, hier starb Pascal. Eva hatte deutliche Erinnerungen, mir war es entfallen. Wie vieles ist schon tot, was in meinen Tagebüchern von 1913 steht. Als hätte ich es nie erlebt. Als auch von solchen, die 1925 ihre Stimmen anderen Bewerbern gegeben haben. Montagmorgen, 27. April, Paris. Hindenburg gewählt. 14.600.000 gegen 13.700.000 für Marx und 1.700.000 für Thälmann, also gegen eine linke Majorität. Ich habe den Eindruck, dass etwas Ähnliches vorgefallen ist wie am 28. Juni 1914, als man den österreichischen Thronfolger mordete. was wird in Deutschland werden? Mir scheint aber auf Deutschland zu passen, was Marc Sarnier von Frankreich und Italien sagte. Die Freiheit ist nicht mehr das Losungswort der Jugend, sondern die Ordnung. Faschismus überall. Die Schrecken des Krieges sind vergessen. Der russische Terror treibt Europa in die Reaktion. Freitag nach Tisch, 5. Juni, Dresden. Am Dienstag erschien unvermutet zu Rat, von einer Spreewaldtour kommend, Kurt Klemperer. Seit Ostern Student, 18 Jahre alt und leidenschaftlich kommunistisch, dabei gutmütig, unreif, beeinflussbar, wechselnd. Sohn seines Vaters. Alle Bourgeois müssen erschossen werden. Vater und du natürlich auch. Sonst kommt niemals eine neue Gesinnung. Man müsse den russischen Weg gehen. Diktatur. Alle Geisteswissenschaft ist unnötiger Luxus. Und so weiter. Sein heißer Anteil am Zorn der schlecht bezahlten Arbeiter, sein Hass gegen den Kapitalismus hindern ihn aber nicht, vom väterlichen Taschengeld für 35 Mark im Flugzeug zurückzufahren. Sonntag, 7. Juni. Gestern Abend um 8:30 las Eva eine Anzeige vor. Für 1000 Mark 8-wöchige Seereise hin und zurück nach Südamerika mit 14-tägigem Aufenthalt in Buenos Aires oder Rio. Seitdem wie besessen hiervon. Dienstag, 30. Juni. Absolute Erschöpfung und viel Augenschmerzen. Abends kauft man bei uns in schwerer Bedrücktheit. Er fürchtet, seinen Sohn zu verlieren. Edgars Zionismus sei in Amerika ständig gewachsen. Er will jetzt auswandern und Landarbeiter werden. Auch Liesel Schaps erzählt von vielem Zionismus. Das ist die Reaktion gegen das Hakenkreuz. Und gerade so peinlich. So peinlich. Die Reise rückt nun immer näher und sie erscheint mir immer noch nicht als Wirklichkeit. In sehr großer Zärtlichkeit noch lange wach. Eva hatte eine Flasche Eau Sauterne besorgt und ganz allein, beim Halmer auf dem Balkon, tranken wir ihn heute Abend. Am Montagmorgen war gar keine Zeit, unseren 29. Juni zu feiern. 21 Jahre. Der 29.06.1904 ist doch der vernünftigste Tag meines Lebens gewesen. Inflation und Wirtschaftskrisen, politische Machtkämpfe und das Erstarken rechter Parteien. Israel und Palästina, Antisemitismus und Rassismus, die Rechte der Frau. Das sind ein paar der Themen, die mich und euch vermutlich auch heute noch oder wieder genauso beschäftigen wie die Menschen damals. Das bringt uns unweigerlich zu der Frage, kommen die 20er Jahre wieder? Das hört man in letzter Zeit immer häufiger. Die Zeit der heutigen Folge war vor genau 100 Jahren. Aber wiederholt sich die Geschichte wirklich oder zeigt sie uns nicht eher Parallelen auf und entwickelt sich aus der Vergangenheit weiter? Dieser Frage widmen wir uns in der kommenden Folge, die ihr ab sofort in der Deutschlandfunk-App findet und überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Und wenn ihr noch mehr Hintergrundwissen erfahren möchtet über die Zeit der Weimarer Republik, findet ihr dort auch eine Sonderfolge von Die Geschichte geht weiter. In der widme ich mich gemeinsam mit dem Historiker Wolfram Püter nochmal ausführlicher den vielen Themen, die wir heute angesprochen haben. Zudem findet ihr in der Podcast-Beschreibung ein Glossar mit allen Begriffen, Namen und Daten, die wichtig für diesen Podcast sind. Ich freue mich sehr, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis dann. Ciao.